Und wenn ich dich nochmal umarmte, noch mehr im Geiste dich umgarnte, zum Licht im letzten Feuer neigte, doch nur im Stillen für mich weinte. Das letzte Wort ist nicht gesprochen, noch ist die Geste ungebrochen. Alleine diese eine Gabe kann im Schweigen und im Zuhören mich noch tragen. Ein Hauch von Menschlichkeit. Ihn zu suchen bin ich hier.